WDR 5 Erlebte Geschichten. Markus Lüpertz, einer der renommiertesten und bekanntesten zeitgenössischen deutschen Künstler, macht keinen Hehl aus seiner Überzeugung, dass er nicht nur einfach gut ist, sondern ein Genie. Seine Prämisse ist, immer das Beste, das Größte und das Schönste zu schaffen. Zweifelsohne mit Erfolg. Der 1941 in Reichenberg in Böhmen geborene Maler, Grafiker und Bildhauer hat sich bisher selbst richtig eingeschätzt. Denn die Genialität, die er sich zuschreibt und in der er sich regelmäßig neu als Künstler erfindet, wird ihm von der Kunstkritik allenthalben attestiert. Neben viel Lob und Ehre für sein Werk, das dem Neo-Expressionismus zugeordnet wird, erfährt Lüpertz wegen seiner Eitelkeit und Selbstgewissheit auch immer wieder Kritik, die den 75-Jährigen aber ernsthaft nicht anficht. Wir sind von Liberec nach Krimitschka, weil wir dort Verwandtschaft hatten, weil wir von den Russen weg wollten. Aber mit uns kam der Russe nach Krimitschka, wurde der Vater verhaftet. Mein Bruder und ich gingen dann rüber über die Grenze und meine Mutter blieb dann und wartete auf den Vater, der dann auch freikam, weil er hatte nichts verbrochen. Sind dann ins Ruhrgebiet gekommen, dann waren wir dann im Lager und sind dann also Deutsche geworden. Und hat der Vater dann im Rheinland, hier in München-Gladbach, eine Fabrik aufgemacht und hat dann fulminante Zeit des Wohlstands gehabt. Wir waren dann sehr wohlhabend, das war sehr amüsant und sehr glücklich. Und dann, wie ich dann so 15 wurde, ging der Vater bankrott. Und dann war das Vergnügen, ein reicher Junge zu sein, zu Ende. Und dann wurde die Sache eben dann also selbstverantwortlich und eigentlich seit meinem 15. Lebensjahr erinnere ich mich eigentlich selbst. Erstmal vom Gymnasium geflogen auf die Volksschule zurück, dann bin ich dann also in die Lehre gegangen, in den Weinflaschenetikettenmaler und da bin ich dann rausgeflogen und dann bin ich dann zu einem Grafiker gegangen, der ist dann bankrott gegangen und da war ich dann eben 15 Jahre alt und dann bin ich dann auf die Werkkunstschule nach Krefeld gegangen und da konnte man mit 15 Jahren eigentlich nicht hingehen. Ich wurde dann der Lehrling des Dozenten, der hieß Laurens Goossens, der hat sich dann um mich gekümmert. Aber in dieser Zeit hatte ich dann eben diese ganzen Ausbrüche. Also diese Reisen, dieses Klosteraufenthalt, all diese Geschichten, also mit der Fremdenlegion und alles. Das waren eben alles, sage ich mal, so Jugend, Wilde und Lehrjahre. Und das hat sich dann eben konzentriert, bis ich dann eben 1960 nach Berlin gegangen bin. Und 10 Jahre später bin ich dann Professor in Karlsruhe geworden. Also sehen Sie, das hat sich also ziemlich komprimiert in den Jahren abgespielt und war dann eben davon gekrönt, dass ich mit 30 dann eben nicht mehr in den Kneipen arbeiten musste, auf dem Bau arbeiten musste, weil die Kunst war zwar bekannt, verkaufte sich aber nicht, weil sie provokant war, weil sie nicht gewollt war und man musste immer wieder Geld verdienen und da jobbte man. Man lebt also quasi nicht von, sondern für die Kunst. Und hat sich eigentlich bis heute nichts daran geändert. Nicht? Infolgedessen ist die Ausbildung der Weg. Der Weg war individuell schwierig, man kann ihn nicht vermitteln, man kann ihm keinem erzählen, man kann keinem sagen, so muss das sein. Das hat nicht automatisch dazu geführt, dass ich heute noch male. Es war halt mein Weg. Infolgedessen, das ist das eine. Das andere ist dann, dass mit einem gewissen kommenden Erfolg fing es dann eben an, dass ich also dann mir ganz bestimmte Wünsche, Vorstellungen von mir selbst, Lebensumstände verwirklichen konnte, die ich vorher nicht hatte. Ich konnte großzügig sein, ich konnte Feste geben, ich konnte das Auto fahren, was ich wollte, ich konnte zum Maßschneider gehen. Und eigentlich durchaus, wie soll ich sagen, finde ich, legitime Wünsche, zumal man sich beim Arbeiten immer sehr, sehr dreckig macht. Und da hatte ich immer das Bedürfnis, dann nach Feierabend mich nett zu kleiden. Außerdem sieht man besser aus in einem guten Anzug als in einem schlechten Anzug, finde ich. Und dass das dann gleich besetzt wurde als Malerfürst oder als Dandy, das sind immer so zwei schneidige Geschichten. Ich betrachte mich lediglich als gut gekleideter älterer Herr und habe eigentlich keine Probleme mit diesem Fürst, kann ich nicht sein, weil ich bin an keines Menschen Hof beschäftigt. Und Dandy bin ich nicht, weil ein Dandy arbeitet nicht, ich arbeite. Und reich bin ich nicht, weil ich das Geld nicht behalten kann und es zu leichtsinnig ausgebe. Sintemal mit 5 Kindern ist das sowieso schwierig, was beiseite zu legen. Also insofern sind das alles Begriffe, die die Person antippen, aber nicht begreifen. Vielleicht ist das auch gut so. Ich meine, oft ist es ja bei mir so, dass die Leute von der Figur verstellt sind und die Malerei gar nicht mehr sehen. Nicht? Dass sie also viel weniger sich zu sehr über den Maler mokieren, über den Spazierstock, dass ich einen Autounfall hatte, das Knie kaputt habe und deswegen einen Stock brauche, kann ich ja nicht jedem erzählen. Nicht? Aber es wird dann immer alles, dass der Stock nicht aussieht wie vor Krankenkasse, ist wieder was anderes. Das entspricht eben nicht meiner Ästhetik. Und dann wurde die Sache eben dann also selbstverantwortlich. Und das ist dann eben, anschließend ist dann diese Akademiegeschichte gewesen. Und dann nach der Akademie mit 2021 bin ich dann nach Berlin gegangen. Und das war 60, 61. Berlin war eine sehr amüsante und sehr fröhliche Zeit. Keiner hatte Geld, es gab keine Gesellschaft. Jeder wollte Maler werden. Es gab einen riesigen Pulk von jungen Leuten, die Kunst machten, Bilder malten. Und wenige davon sind übrig geblieben, aber das ist die Natur der Sache, das gehört sich auch so. Und infolgedessen war das eigentlich der richtige Schritt, damals nach Berlin zu gehen. Es hatte was damit zu tun, dass man nicht zur Bundeswehr wollte. Nicht jetzt aus, bei mir speziell, nicht aus politischen Gründen, sondern weil ich einfach keine Lust hatte, mich in irgendeiner Weise unterzuordnen oder einzuordnen. Und dann war Berlin die Möglichkeit, dieser Sache zu entgehen. Also ging man nach Berlin und fing dann in Berlin an. Also man hatte dann diese übliche Wohnung im Altbau mit mehreren Freunden zusammen, dann immer irgendwie so ein kleines Kabüffchen unterm Dach, wo man malte. Und das war eine sehr harte Zeit, existenziell sehr hart. Aber andererseits war Berlin so, dass sie überall arbeiten konnten. Es gab überall Arbeit, es war nie ein Problem, Arbeit zu finden. Also wenn man wieder kein Geld hatte, stellte man sich an die Straße, da kam ein Lastwagen vorbei, dann sprang man drauf und schon hat man wieder Arbeit gehabt, den nächsten Tag wieder Geld und sich zu ernähren. Dann gab es viele Geschichten, die man machte. Dann habe ich dann also als Rausschmeißer in einem Nachtclub gearbeitet, also was besonders amüsant ist heute aus der Sicht. Dann habe ich in der Kneipe gearbeitet als Zapfer. Und dann auf dem Bau natürlich viel, lange auf dem Bau gearbeitet. Das waren immer Arbeiten, die man also schnell machen konnte, wo man also sofort immer Arbeit bekam und die sehr gut bezahlt wurden. Und das war eigentlich im Nachhinein, wenn ich das heute betrachte, eine sehr glückliche Zeit. Man war also frei, man war unabhängig, man hatte keine Verpflichtungen, es interessierte sich kein Verein, man war völlig uninteressant für die Umwelt. Aber auf der anderen Seite konnte man also aufgrund dessen, weil man in einem großen Freundschaftskreis lebte, also seine Ideen diskutieren. Nach abends in den Kneipen wurde stundenlang darüber geredet, was man vorhatte und was man tat. Man verglich das. Man war also sehr miteinander beschäftigt, lernte voneinander, lernte sich kennen. Alle meine Freundschaften, die ich später dann also hatte, auch mit bekannteren Leuten, basieren auf diese Zeit, kommen dort her. Und das war eine sehr, wie soll ich sagen, sehr glückliche und sehr amüsante Zeit. Und dann kam natürlich dann auch eine gewisse Art des Erfolges. Man machte dann die erste Galerie, die man selbst gründete. Das war Groß-Görschen 35. Das ist eine Galerie mit 12 Freunden. Und jeder stellte immer einmal im Monat aus. Das war also ganz schön aufs Jahr gerechnet. Die Miete kostete damals 150 Mark für diesen Fabriksraum und jeder zahlte eben seine 15 oder 12 oder was auch immer da notwendig war und man machte dann dort seine Ausstellung und das war eine sehr, eine sehr Bohème-Zeit. Da lernte ich eigentlich dieses Bohème kennen, also das war, wenn man es genau betrachtet, war es Reisen des 19. Jahrhunderts, nicht? Das war also Montparnasse, das waren also diese wunderschönen Geschichte. Man fühlte sich als Künstler, lebte als Künstler und war Künstler, war Bohème, war anders als die anderen. Und selbst wenn man dann auf der Baustelle arbeitete, lange Haare hatte, was die anderen nicht hatten, die ersten Anfeindungen, die man dann über sich ergehen lassen musste, aber da ich Gott sei Dank immer von großer physischer Kraft war, hatte ich nie Probleme, mich dann letztendlich durchzusetzen. Und infolgedessen war das im Nachhinein eine, wenn es das überhaupt gibt bei einem Künstler, eine glückliche Zeit. Ich war damals unterwegs, ich trampte per Anhalt, ich war mit mehreren Leuten zusammen und irgendwie wollten wir eigentlich wir waren in Paris. Paris mussten wir verlassen, weil in Paris, das war die Zeit des Algerienkrieges, gingen ein paar Bomben hoch Und dort, wo wir wohnten, in der Gegend ging eine Bombe hoch, da wurde alles, was Ausländer war und kein Geld hatte, die Franzosen waren da sehr rigid, rausgesetzt. Also musste Paris verlassen. Dann konnte man zurück nach Deutschland gehen und haben wir gesagt, na gut, gehen wir nach Marseille runter und gehen aufs Schiff. Werden wir Seemann, wollen die Welt uns anschauen und dann gehen wir also nach Marseille und werden dort, wollten aufs Schiff gehen. Und dann aus irgendeinem Zufall gab es kein Schiff in Marseille. Marseille war noch eine Hafenstadt, der Hafen war noch in der Innenstadt und es war also eine sehr aufregende und sehr spannende Stadt. Und, aber aus irgendeinem Grunde nahm uns kein Schiff, so, das passt uns nicht, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wir bekamen kein Schiff. Und dann kamen die Werber von der Legion, dann war das einfach das Naheliegende, das war spannend, das ging schnell, es gab direkt Geld und es versprach ein Abenteuer. Bloß dann, wie ich dann also nach Algerien geschickt werden sollte, bekam ich das berühmte Muffensausen und da wollte ich nun doch nicht in den Krieg ziehen. Also die Grundausbildung und das Spiel mit den Waffen hat ja anfänglich noch schön Spaß gemacht, aber wie es dann ernst wurde, habe ich dann doch gesagt, das ist ein bisschen sehr riskant, nicht? Und habe dann also die Beine unter dem Arm genommen und bin laufen gegangen. Und das war natürlich zur Folge, oder hatte zur Folge, dass ich eben 5 Jahre nicht nach Frankreich und am besten 10 Jahre nicht nach Frankreich gegangen bin. Ich wurde dann etwas bekannter, der Erfolg stellte sich ein, nicht jetzt unbedingt im kommerziellen, aber doch im Bekanntwerden. Die Bilder wurden groß, sie wurden also rausgestellt, aber gehasst, sie wurden abgelehnt teilweise. Und ich hatte immer Probleme mit meiner angeborenen Aggression, mit meiner frechen Schnauze, mit meinen Behauptungen, die ich aufstellte. Ich eckte immer viel und oft an. Aber das ist eine Sache, die sich bis heute gnadenlos durchgesetzt hat. Deswegen habe ich also immer meine großen Auseinandersetzungen mit der Presse, die immer, immer schlechter wird, die immer... Ach nein, sie sollten einfach nur das... Es fängt damit an, dass Sie den Namen falsch schreiben. Es fängt damit an, dass Sie also die Jahreszahlen verwechseln. Es fängt damit an, dass Sie die falschen Vergleiche schreiben. Es ist eine ewige Kette von mangelnder Sorgfalt. Und daraus habe ich dann gelernt, dass die Leute offensichtlich ihren Beruf nicht ernst genug nehmen oder nicht verantwortungsvoll genug nehmen. Bei einem Sportreporter, wenn der 2-mal Beckenbauer falsch schreibt, ist er entlassen. Nicht? Und in der bildenden Kunst ist das relativ egal, das interessiert die Redakteure gar nicht. Die können jetzt schreiben, was sie wollen, völlig falsche Zusammenhänge. Sie schreiben von einer Holzskulptur, aber es ist eine Bronzeskulptur, weil sie nicht mal hingeguckt haben und nicht mal dagegen gefühlt haben. Ja, seit meiner frühesten Jugend schreibe ich Gedichte und Essays oder Betrachtungen. Habe mich immer für Literatur, speziell für Poesie interessiert. Habe selbst geschrieben und dann war ich der Meinung, dass es eben eine Zeitschrift geben sollte, um der Literatur ein Forum zu geben, was ich selbst bestimmen kann. Und dann gab es eben diese Zeitschrift Frau und Hund. Und eine Unterschrift war dann Zeitschrift für kursives Denken. Und es hat ja immer wieder in den Künstlerkreisen, gerade in Malerkreisen, Zeitschriften gegeben. Und die meisten Zeitungen sind dann nach dem 3. oder 4. Erscheinen, sind sie dann eingegangen. Für mich ist das wichtig als Entree oder Eintrittskarte zu Literaten, die ich dann fragen konnte, ob sie für meine Zeitschrift schreiben, mich mit ihnen dann auseinanderzusetzen und ihnen dann auch also eine Möglichkeit zu geben. Und ich habe also mit den bedeutendsten und wichtigsten Literaten unserer Zeit, also das, sie haben alle in dieser Zeitschrift geschrieben, so Doris Grünbein, der immer noch dazugehört und gerne für mich schreibt. Also das finde ich, war für mich also ähnlich wie in der Musik. Ich habe mal also Klavierunterricht gehabt und habe versucht, Klavier zu spielen. Ich habe festgestellt, dass es in der Klasse, wie ich das möchte, nicht möglich war für mich. Ich konnte das also nicht. Ich hatte die Zeit nicht, die Konzentration nicht. Ich hatte die musikalische Voraussetzung irgendwo, aber sie hat sich dann nicht in der Disziplin des Musikspiellernens. Ich habe das dann alles, ich kann Noten lesen, all diese Dinge, aber das hat mich dann nicht, also ich war nicht gut genug. Und da habe ich das jahrelang vergessen. Und dann bin ich über Penck, der damals also mit Frank Wolny ankam. Der Penck wollte immer Schlagzeug spielen und ich wollte immer Piano spielen. Und da haben wir dann angefangen. Und da habe ich dann etwas für mich entdeckt. Das habe ich dann trainiert, habe meine also Fingerfertigkeit wieder auf den Vordermann gebracht. Und habe mich dann einfach also von dem Nichtgehörten, von dem Freien an die Musik geäußert. Und habe dort also quasi eine Art von Klangfolge geschaffen, die dann so interessant ist, dass Profimusiker damit was anfangen können, nicht? Und das ist das, also das ist der andere Weg, nicht? Also über die Emotionen zur Musik zu kommen. Also Free Jazz ist, sagen wir mal, ein Überbegriff. Also es ist eine etwas lapidare, nicht genaue Definition von der Geschichte. Infolgedessen hat das also, ist das ein Entree des Begreifens. Dann ist das aber eine Musik, die sehr also auf mich zugeschnitten ist. Und ich habe das Glück, dass eben diese wirklich hervorragenden Musiker, dass denen es Spaß macht, mit mir zu spielen, weil das für sie eine ganz andere Herausforderung ist, nicht? Weil ich gebe ja die Melodien, die Rhythmen oder all das vor. Und sie spielen das, kauen das wieder, bearbeiten das. Und für mich sind das also Höhepunkte in meinem Leben, wenn wir diese Konzerte haben, weil das für mich eine Auseinandersetzung und eine Nähe und ein sich nähern an die Musik ist und an wirklich diese großartige Musik, nicht? Und an die großartigen Musiker, nicht? Ich spiele also ja nur mit ob das Lackerschmidt, ob das Schof ist, Dudek ist. Das sind ja alles weltbekannte Leute, die also große Musik machen, und dass sie mit mir spielen und dann begreifen, was ich da vorhabe, nicht? Ich meine, die können ja alles spielen, nicht? Das finde ich also spannend und bestätigt mich, das also auch weiterzutreiben. Was dann also in meinem Falle die Virtuosität ausschaltet, nicht? 14 Jahre war ich in Karlsruhe, Professor, da habe ich angefangen, da habe ich auch meine Frau kennengelernt. Meine Frau lebt in Karlsruhe, da bin ich raus und da gehen die Kinder zur Schule, die ja, in Florenz, also ja nicht so voll, aber doch in Berlin, dann war ich in Düsseldorf an der Akademie, 28 Jahre. Ich meine, es ist halt ein Künstlerleben, nicht? Man kann das ja vielleicht nicht mit was anderem vergleichen. Es ist also eine Bereitschaft also meiner Familie, mich darin zu stützen, mich nicht zu stören, und wir leben ja schließlich davon, wie ich das mache. Und das ist einfach eine Sache, die haben alle begriffen, einschließlich der Kinder, was sicherlich manchmal schwer ist. Aber auf der anderen Seite, das ist halt so, nicht? Und ich habe mir da also auch nie letztendlich groß Gedanken drüber gemacht. Ich habe nie das Gefühl gehabt, also bin ein sehr fleißiger Mann, ich habe ein großes Erbe, aber ich habe das nie, weil ich vergesse immer alles, was ich gemacht habe. Mich interessiert immer nur das, was ich heute mache. Und deswegen habe ich nicht das Gefühl, irgendwo angekommen zu sein, was erreicht zu haben. Und was die Preise betrifft, es sind ein paar Preise. Was der kommerzielle Erfolg betrifft, der ist bescheiden. Es geht also nicht darum, es geht einfach um was ganz anderes. Es geht darum, was ich als Erfolg betrachte, ist, dass ich in all meiner Zeit arbeiten konnte und dass ich immer malen konnte. Und ich hätte nie irgendwer, selbst das Rektorat oder der Professor in der Akademie, hat mich formal nicht abhalten können oder hat als Ausrede herhalten müssen, um etwas nicht gemacht zu haben. Also ich habe also immer, einschließlich der Familie, alles immer für die Produktion, ob das Professur, Musik, Literatur ist, für die Malereien, für die bildende Kunst geopfert. Das ist immer zweite Wahl. Nicht? Also das ist eben in meinem Leben so, dass die Malerei und die Bildhauerei eben immer die Nummer eins ist. Das ist eigentlich ein Zeitphänomen, da war ich gar nicht der Einzige oder der Erste, sondern eigentlich hat mit der Sache angefangen Baselitz. Der war eigentlich von uns allen der Erste, der, abgesehen davon, dass ich früher in meiner dithyrambischen Zeit also kleine Dithyramben geschnitten hat in Gips, die ich dann malte und die ich studierte, um Schattenspiele zu beobachten. Und Penck hatte dann, glaube ich, die ersten Holzschnitzereien schon gemacht, und Baselitz, weil die Sachsen sind ja immer schneller als wir, und die hatten das immer irgendwie schon. Und dann hat man sich einfach, habe ich dann in meinen Horizonten, in meinen Bildhorizonten, habe ich dann eben die Sehnsucht nach Figurativen entdeckt und habe dann also inspiriert und angeregt durch die Arbeit der Kollegen eben auch meinen Beitrag zur Skulptur geliefert. Und diese Maler, Skulpteure, das hat ja Tradition bei Matisse, das hat bei Picasso eine Tradition, bei Degas. Und das war einfach eine Zeit, die das brauchte, weil die Skulptur selber oder die Bildhauer verloren sich doch teilweise sehr ins Formale, ins Material. Und wenn Sie sehen, dass der Höhepunkt der Bildhauerei Beuys ist, nicht, was letztendlich an realer Skulptur wenig ist, sondern vielmehr an Atmosphäre und was großartig ist, aber da kam doch dann mehr die Haptik oder die Realitätsbemühung der Maler zum Tragen. Und eben diese Malerskulptur ist auch eine ganz eigene, wenn Sie das bei Imdorf sehen, wenn Sie das bei Baselitz sehen, wenn Sie das bei Kirkeby sehen, bei mir sehen. Das ist eine ganz andere Skulptur als das, was die Skulptur ist. Und das ist spannend und ist auch notwendig. Und das ist also quasi ein Gemeinschaftsunterfangen gewesen, nicht, der Skulptur neue Aspekte zu geben. Ich habe fast ein Jahr in Amerika gelebt und es hat mir Spaß gemacht, wie mir immer Spaß macht, wo zu leben, wo ich Freunde habe, wo ich Leute kenne. New York ist eine spannende Stadt, aber ich meine, ich bin eingefleischter Europäer und fühle mich eigentlich in Rom oder in Paris oder in Berlin oder in Köln oder Düsseldorf einfach wohler. Ich habe also nicht diese, ich respektiere die Amerikaner, sie haben großartige Künstler und ich habe viele, viele fantastische Freunde dort. Aber es ist eine, ich habe ein etwas distanziertes Verhältnis zum Weg auf Amerika. Die Amerikaner haben immer ein Produkt und das können sie dann auch vervielfältigen. Das sind nicht immer mit allem Respekt den amerikanischen Weg. Und ich bin ein Maler, der diese Malertype, die ich darstelle, die wird im 19. Jahrhundert erfunden. Das hat mehr was mit den Ruinen, mit den Verzweifelten, mit den Versuchen und mit dem Scheitern, also die Kunst in ihrer Purness zu begreifen und nicht als Produkt, was man produziert, sondern vielmehr also die Problematik aufzuzeigen, nicht, damit da was passiert und da etwas zu entdecken. Aber das ist eine andere Einstellung. Deswegen lehne ich das auch ab, das zu beurteilen oder zu werten. Es gibt wunderbare Bilder, ob das Warhol ist, es gibt wunderbare Bilder von Lichtenstein, es gibt Rauschenberg, es gibt also Jones, den ich sehr schätze, dann vor allen Dingen Franz Klein, also dieser ganze amerikanische Expressionismus, der mir, das amerikanische Informelle, was mir, De Koning, was mir sehr viel gegeben, Gorki und diese, also das ist eine ganz, ganz wichtige, dass das gibt, dass ich das gesehen habe, dass ich teilweise die Leute auch noch kennengelernt habe, das hat mir sehr viel gegeben und hat mir sehr viel bedeutet. Ich kann nicht zurückschauen, also ich bin noch nicht so weit. Ich schaue noch nicht zurück. Ich kann das also, mir ist das also nicht gegeben. Ich kann mich also möglichst nicht erinnern. Zum Beispiel, ich war 38 Jahre lang Professor und Rektor. Ich habe aufgehört. Ich nehme das nicht wahr. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, was ich da eigentlich gemacht habe. Ich habe keine Vorstellung mehr. Es fehlt mir nicht. Mein Leben ist völlig ausgefüllt nach wie vor. Es ist auch kein Vakuum entstanden. Und ich weiß nicht, ob das eine Verdrängung ist, ich weiß nicht was, also ich bin auf jeden Fall verblüfft. Als hätte das nicht stattgefunden, als wäre keine Zeit vergangen. Ich will ja nicht als genetisches Wunder in die Geschichte eingehen, sondern als großer Künstler. Ne? Denn wenn ich daran denke, kann ich nur daran denken, dass Zeit vergangen ist. Und das sehe ich nur wirklich nicht ein, weil dann kriege ich plötzlich mit, dass ich ein alter Hund bin. Nicht? Und das ist auch scheiße. Ne? Er nennt sich selbst ein Genie, Markus Lüpertz, einer der renommiertesten und bekanntesten zeitgenössischen deutschen Künstler, anlässlich seines 75. Geburtstags. Eine Sendung von Joe Chevardo für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Am nächsten Sonntag in Erlebte Geschichten, dann wieder um 18.05 Uhr und 22.05 Uhr, der langjährige ARD-Korrespondent aus Asien, Dieter Kronzucker, der gerade 80 Jahre alt geworden ist. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.